Staying Home, das war ein Song von Get Well Soon. Get Well Soon, das ist Konstantin Gropa. Der hat die letzten Freitage jeweils immer eine EP veröffentlicht mit unterschiedlichen Stücken und mit unterschiedlichen Ansätzen drauf. Ganz aktuell Greatest Hits, wo er 6 Songs covert aus dem Potpourri der Popmusik sozusagen. Und eben gerade Staying Home, der Song von der ersten EP in dieser Dreierreihe. The Lufthansa heißt Schönster Schrammelpop hier von dem Herren. Aus, ich weiß nicht, woher kommt, auf jeden Fall aus Deutschland, glaube ich. Ihr hört den Sunday Service, ich habe noch Musik für euch von Deerhoof. Es gibt Exit Verse, das ist das Projekt, das neue von Jeff Farina von Karate. TV on the Radio sind dabei, Skalpell aus Polen mit angejazzter Musik. Und hier kommen Pianos Became the Teeth. It was and it's the ticket stop, but I was all smiles. And I'm still waiting for the drink at Otto's. And I'm still always slowly waiting for what follows. For what I've learned about being so defined by someone. Something bigger, but it's a size I can't teach. For how things were, or how they should be. Like a ball from the blue, you left me that belief. Oh, you left me that belief. With a water shot. Ziemlich ungewöhnlicher Bandname hier. Pianos Become the Teeth, was immer die damit sagen wollen. Also aus dem Piano wird noch keine Zähne, aus den Tasten vielleicht, keine Ahnung. Die Band kommt aus Baltimore, Maryland, USA und ja, macht ziemlich melodiösen Hardcore, also eher Melodie, weniger Hardcore, zumindest hier auf der neuesten Platte. Die heißt Keep You und Ripple Watershine, der Song, den wir gerade eben hörten von Pianos Become the Teeth, muss ich mir ein paar Mal aufsagen, damit ich es auch endlich ausländisch kann. Who's Panda kommen aus der Schweiz und ja, machen Musik, die sehr 70er Jahre beeinflusst ist auf ihrem neuesten Album Better Tell the Truth. Hier kommt der Song Other Side. The other side. How far do we have to go to see? Riverside, das war ein Song von Who's Panda. Die kommen, wie gesagt, aus der Schweiz, haben in der dortigen Pampa auch ihr Album aufgenommen, ohne dass sie da viel Kohle für reinstecken mussten und sich irgendwie beeinflusst haben lassen vom Produzenten etc., sondern alles in Heimarbeit selbst gemacht. Better Tell the Truth heißt das neueste Album von der Band. Dürfte ihr zweites sein, gerade eben frisch in den Plattenläden. Dierhoof als nächstes, La Isla Bonita heißt das neueste Werk dieser spannenden Band aus den USA und hier kommen sie mit Paradise Girls. Wir hörten Paradise Girls von Dierhoof. Wer die Band kennt, der weiß, dass es schon fast ein Popsong war für die. Obwohl auch hier gab es so kleine Noise-Einsprengelungen, teilweise wirklich nur Bruchteile von Sekunden lang, die dann so ein bisschen den Flow auch, sag ich mal, unterbrechen. Dierhoof kommen aus San Francisco und haben dieses Jahr 20-jähriges Bandjubiläum. Hätte ich auch gar nicht, dass die schon so alt sind. Die Band gegründet damals von Greg Saunier. Dabei ist noch Ed Rodriguez, John Dieterich und Satomi Matsusaki, die auch von Anfang an schon dabei ist, an den Vocals mehr oder weniger. Und das neueste Album La Isla Bonita dürfte ihr neuntes Studioalbum sein. Die Platte ist nicht schlecht, da sind einige schöne Songs drauf, obwohl ich merke auch schon langsam, dass ich mir diese ein bisschen überhört habe, die Band. Haben auf jeden Fall tolle Platten gemacht, haben auf jeden Fall ganz, ganz großen Respekt verdient, aber irgendwie dann doch immer ziemlich der gleiche Kram, den die Band so macht. Das ist ja dann doch mit etwas Abnutzung leider verbunden, zumindest bei meinen Ohren. Boah, ich mag es vielleicht anders sein, wer die Band nicht kennt, auf jeden Fall mal reinhören. La Isla Bonita ist schon keine schlechte Platte. Hier nochmal ein Song von ihnen, Doom. Doom hörten wir von Dear Hoof, von der ja eigentlich sehr, sehr tollen und spannenden Band aus San Francisco. La Isla Bonita, nicht ihr bestes Album, aber auf jeden Fall typisch Dear Hoof-Style, der hier abgeliefert wird. Typisch Style, den gibt es auch bei TV on the Radio auf ihrem neuesten Album Seeds. Klingt die Band eigentlich, wie man sie kennt. Hier kommen sie mit Quartz. Ha! but I should really give it up sometime. And I should really give it up sometime. No reprieve for the brokenhearted. Yeah, I should really give it up sometime. Forever, but I should really give it up sometime. And I should really give it up sometime. All I wanted was to love you better, but I should really give it up sometime. TV on the Radio hörten wir den Song Quartz vom neuesten Album Seeds. Letztes Album erschien vor 3 Jahren, 2011. Nine Types of Light war auch so ein bisschen visuell unterstützt mit so einem Film, den es dazu gab, der auch von der Band selbst gedreht wurde. Und ja, dann ist relativ viel passiert bei TV on the Radio. Deren Mitglied Jared Smith, Bassist der Band, ist gestorben an Lungenkrebs. Also nicht etwa den Rock'n'Roll-Tod, sondern ja, viel zu früh an Krebs gestorben natürlich. Und dann gab es erstmal natürlich die Frage, wie geht's weiter mit der Band? Letztes Jahr, dann 2013, hat sie All Tomorrow's Parties kuratiert und dort auch als Headliner aufgetreten, dieses Festival in Camber Sands. Und jetzt die neue Platte Seeds, das 5. Studioalbum von TV on the Radio. Es gibt keine Überraschungen drauf, die Band klingt wie eh und je, was ja eigentlich nicht schlecht ist, aber auch hier würde ich mir gerne mal ein paar neue Impulse wünschen von TV on the Radio. Ein weiterer Song, Could You? Should them give up the fight? Hold another candle above your bright lights. Ja, den Sunday Service und gerade eben gab es einen Song zu hören von Exit Verse. Und die Pop-Experten unter euch haben vielleicht die Stimme erkannt. Das war Jeff Farina, den man natürlich kennt von Bands wie Karate, den Secret Stars oder auch von Glory Tellers. Jeff Farina, ein ganz, ganz großartiger Musiker, der hier eine neue Band am Start hat, Exit Verse, mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum. Und das ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Under the Satellite hieß der Song gerade eben. Und von hier unterstützt wird und ja, alles mitmischt, erzähle ich euch noch den nächsten Song. Der heißt Seeds. Just bricks, the mortar is gone. Kitchen sink, bathtub rusting on the lawn. Lie down, I swear. Siren stop at dawn. What you need, what you need. Why can't we give you what you need right now? Matchsticks, tinder rainbow, stoke the oil. Flames lick, and the rest returns to soil. The smell will tell, as paint begins to boil. Throw the seeds, oh you've got to throw the seeds to the ground. Exit Verse hörten wir gerade mit dem Song Seeds, Exit Verse. Das ist einmal natürlich Jeff Farina, den man von Bands wie Karate, den Secret Stars oder auch den Glory Tellers kennt und der für mich so ein bisschen der Mark Knopfler des Indie-Rocks ist. Mark Knopfler von Dire Straits ist ja so ein, ja, schon guter Gitarrist, aber auch ein ziemlich nerviger. Und wenn ich ehrlich bin, wenn Jeff Farina eine Gitarrensoli spielt, muss ich ihm an Mark Knopfler denken. Aber das ist wahrscheinlich eine ganz persönliche Geschichte. Noch dabei hier bei Exit Verse am Schlagzeug ist John Duggan. Der hat früher bei Chisel mitgespielt. Tolle Band, wo auch Ted Leo mit dabei war. Und die sich leider auch schon längst aufgelöst haben. Und am Bass dabei ist Peter Croak, der auch bei zum Beispiel Brokeback den Bass zupft oder gezupft hat. Aus Chicago kommt er. Und Karate, Jeff Farina, kommt eigentlich aus Boston. Karate war damals so eine ziemlich einflussreiche Band. So eine Mischung aus Classic Rock und Post Rock haben die irgendwie gemacht, aber hatten auch so eine Punk- und DIY-Vergangenheit. Die einzelnen Mitglieder, ganz viel Jazz- und Blues-Influence, also Influencer-Einflüsse mit dabei und tolle Platten gemacht, tolle Live-Konzerte gegeben und sich leider dann 2000 und 5 aufgelöst nach 8 Jahren und diversen tollen Platten. Dann hat Jeff Farina mit den Glory Tellers eine Platte gemacht, mit den Secret Stars, mindestens 3 Stück, glaube ich, mit Chris Brocker eine Platte gemacht, hat auch was Solo rausgebracht. Und jetzt diese neue tolle Band, und ich muss ehrlich sagen, alle Creative-Fans aufgepasst, das ist genau euer Ding. Tolle Platte, deshalb auch Album der Woche hier beim Sunday Service. Exit Verse mit ihrem gleichnamigen Debütalbum. Nochmal ein Song von dieser wirklich tollen Band. Jeff Farina, wenn der singt, ich mag es total gerne hören. Seine Gitarrenspiele sowieso, auch wenn es ein bisschen nach Mark Knopfler klingt manchmal. Hier kommt Exit Verse mit Sparrows. Come Wir hörten den Song Sparrows von Exit Verse, vom gleichnamigen Album Exit Verse, und das ist ihr Album der Woche beim Sunday Service. Dazu gibt es noch viel mehr Infos auf der Homepage unter sundayservice.de. Ihr könnt auch die Playlist nachlesen und Plattenkritiken und Konzertankündigungen und so weiter und so fort gerne mal auschecken. Die Sunday Service Homepage. Aus London kommen Arms, die sind zu fünft. Die vier davon allerdings aus unterschiedlichsten Nationen, Franzosen dabei und ich weiß nicht sonst noch woher. Und ja, die haben jetzt gerade ihre Debüt-EP veröffentlicht. We are all in this together. Nein, are we all in this together? Fragezeichen heißt diese hier. Und you're on the right track, der Track, den wir hier hören. Thank you. Vorhang auf für Jazzmusik aus Polen mit Skalpell. Hinter Skalpell verbergen sich zwei Musiker, Marcin Cicci und Igor Pudlo, die schon seit einiger Zeit zusammen Musik machen, so 70er, 60er Jahre Jazz. In diesem Geiste sind sie zusammen unterwegs. 2004, glaube ich, gab es eine Platte, die auch ziemlich groß diskutiert wurde in der Musikpresse und zumindest für etwas Bekanntheit gesorgt hat. Dann haben sie aber auch hier und da Soloprojekte gemacht und ein bisschen Auszeit gehabt bei ihrem Skalpell-Band-Projekt. Jetzt gibt es eine neue Platte, Transit heißt die, und darauf gibt es natürlich klassische, gerade eben gehörte Jazzmusik zu hören. Jazzmusik in Polen hat dort eine ganz, ganz große Tradition. Aber hier auch angereichert mit etwas Elektronik dabei. Und das klingt dann so ein bisschen oldschool, fast wie schon zu alten Mowax-Zeiten. Nicht schlecht gemacht das Ganze. Und von daher gleich noch ein Track hinterher. Eben gerade gab es Switch zu hören. Und hier Sunset von Skalpell. Tja, das Knistern war nicht etwa eine verstaubte Platte, sondern das gehörte hier so zum Song dazu. Sunset hieß dieser, gerade eben von Skalpell, Musik aus Polen, Jazzmusik vom Album Transit. Das war auch der Sunday Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Den Rauschmeister machen heute Nihiling. Das sind sieben Musiker, Musikerinnen, ich glaube Musiker aus Hamburg, die ihre dritte Platte gerade eben veröffentlicht haben. Die ist selbst betitelt. Die Musik da drauf, eine Mischung aus Post-Rock und Prog-Rock und allem, was dazwischen steht. Hier ihr Song Plot.